Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 213 an Schiller. Ob wir gleich mehr als jemals vom Augenblick abhängen, so hoffe ich doch, es soll mich nichts hindern, morgen Abend bei Ihnen zu sein. Die Tabulas Votivas bringe ich morgen wieder mit. Ihre Distichen sind außerordentlich schön und Sie werden gewiss einen trefflichen Effekt machen, wenn es möglich ist, dass die Deutschen begreifen, dass man ein guter, tüchtiger Kerl sein kann, ohne gerade ein Philister und ein Matz zu sein, so müssen ihre schönen Sprüche das gute Werk vollbringen, indem die großen Verhältnisse der menschlichen Natur mit so viel Adel, Freiheit und Kühnheit dargestellt sind. Weit entfernt, dass ich die Aufnahme gewisser Arbeiten in den Almanach tadle, denn man sucht dort gefällige Mannigfaltigkeit, Abwechslung des Tons und der Vorstellungsart. Man will Masse und Menge haben, der gute Geschmack freut sich zu unterscheiden und der schlechte hat Gelegenheit, sich zu bestärken, indem man ihn zum Besten hat. Von so vielem andern mündlich. Ich hoffe, wir wollen diesmal wieder zusammen eine gute Strecke vorwärts kommen. Da ich den Roman los bin, so habe ich schon wieder zu tausend andern Dingen Lust. Leben Sie recht wohl. Weimar, den 17. August 1796. G.